Besseren deiner Jugend haben. Bedeutet diese Leicht dir nichts mehr? Ja, so, ich sprosse auf der Leiter deines Ruhms. Blind für die Bilder, für die Schreie. Du bist um das Netz zu Riesenhaar.